From Berlin, Improv World News. Herzlich willkommen zu Folge 38 der Impro World News, der internationalen Nachrichtengala zum Thema improvisiertes Theater, vor allem mit Blick auf die drei großen deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Heute wieder am Mikrofon im schönen Neukölln ist das. Nee, Kreuzberg, ne? Das ist noch Kreuzberg, genau. Ja, Kreuzköln. Naja, Kreuzköln sagen ja nur Touristen. Und am anderen Ende der Stadt ist in dem wundervollen Weißen See der Thomas. Ja, hallo. Jetzt nach etwas Soundproblemen endlich dann doch am Start. Ich freue mich sehr. Und wir haben uns ja überlegt, wir wollen ja mal ein Hauptthema machen. Und heute, wir haben uns nicht so richtig was vorbereiten können, weil wir sind immer noch ein bisschen gestresst vom Impro-Marathon, der in seinen Vorbereitungszügen liegt. Und der Frühling kommt gerade heraus und wir liegen halt gerade lieber im Park, als darüber nachzudenken, was wir gern tun würden zum Thema Improvisation. Und haben uns deswegen entschieden, heute mal über den Festivalfrühling zu sprechen, weil es gibt eine ganze Menge an Festivals, die so auf uns zukommen. Und da vielleicht mal so zwei Worte vorweg. Makro, Festivals, du warst ja schon auf einigen gewesen. Was bringt das für dich? Was hat für dich Sinn und was ist für dich eher seltsam? Ich finde erstmal, dass es so prinzipiell zwei verschiedene Arten von Festivals gibt. Es gibt mehr so die Workshop-getriebenen und mehr so die Show-getriebenen Festivals. Wobei, das hat natürlich immer so ein bisschen Schnittmengen. Also meistens haben die Festivals beides, aber gefühlt gibt es immer mehr den Schwerpunkt, den die Ausrichter so setzen auf, dass es um die Workshops geht und dass abends nur so ein Beiprogramm ist oder dass es hauptsächlich um die Shows geht. Und dann gibt es auch Workshops, weil man irgendwie Trainer da hat, aber das ist nicht so der Fokus. Und ich war jetzt größtenteils, ich war eigentlich schon auf beiden Sorten. Also zum Beispiel das Berliner Festival, was jetzt kommt, würde ich als mehr showgetrieben sagen, weil die Shows mit sehr viel Liebe gemacht werden, sehr viele verschiedene Formate, zum Teil was die Leute mitbringen, zum Teil halt so gemischte Showformate, und dann gibt es halt andere wie zum Beispiel Halle, was ich eher so workshopartig finde, und für mich hat beides seinen Reiz. Ja, ich natürlich würde ich dir bei beiden wie immer widersprechen. Zum einen, aber das stimmt für die Gorillas eben erst seit kürzerer Zeit, hat man begonnen mit den BIF Days, also mit den Berlin Improv Festival Days und Week. Also man versucht halt schon länger auch Leute nach zum Festival zu holen, die dort Workshops machen mit den internationalen Trainern. Aber ist und natürlich es nicht, es nicht so, dass die Workshops aber trotzdem mehr ein Beiprodukt sind, also quasi die Leute werden ja nicht eingeladen, um zu trainieren und dann aber nicht zu spielen, sondern die werden immer als, also ich würde sagen, die Shows kommen als erstes, auch in der Planung, und dann die Workshops ergeben sich irgendwie daraus, oder ist das falsch? Nein, das ist absolut richtig. Also das ist tatsächlich so, dass die Planung natürlich um die Teilnehmer herum geht, wenn ich Christoph Jungmann so richtig verstehe. Aber auf der anderen Seite machen die Gorillas ja schon immer mit dem Festival Leuten, die da kommen und die Shows bespielen, interne Workshops. Also es fußt natürlich immer auf einen Workshops, die aber nicht offen waren. Man hat aber in den letzten Jahren das verändert und immer mehr Möglichkeiten, den eben auch Leuten von außen, die nicht eingeladen sind oder zu den Gorillas gehören, die Möglichkeit zu geben, zu spielen, also Workshops zu nehmen, eben wie gesagt in diesen BIF Days und Weeks. Aber richtig, der Ursprung ist genauso, wie du es beschrieben hast, es kommt eher aus einer aus einer Betrachtung oder aus einer Wunsch, Leute nach Berlin zu holen und da neue Formate formen und andere Arten von Improvisationstheater zu zeigen. Halle, um das mal umzudrehen, ja, ist auch richtig. Da ist sozusagen der Grundstock auf jeden Fall die Workshops, die dort parallel laufen, bis zu 4 oder 5. Und mit Lehrern und eben auch eine eine Workshop-Premiere am Ende oder Workshop-Präsentation, wie es genau heißt. Der Punkt ist nur, Halle hat natürlich die Ausrichtung auf neue Formate. Also man hat in Halle immer versucht, neue, innovative Formate einzuladen und auch zu zeigen. Deswegen ist Halle vielleicht auch gar nicht so richtig gutes Beispiel. Ich hatte halt die letzten beiden Jahre so ein bisschen mehr im Blick. Im letzten Jahr fiel ja das Formate-Festival aus und in dem Jahr war es zwar vorhanden, aber es speiste sich halt dann doch wieder über die Trainer, die da sind, jetzt mal mit einer Ausnahme. Und im anderen Zug hatten sie aber internationale Trainer, also vom Loose Moose, Steve Jarrin, der gar keine Show gespielt hat, obwohl er das natürlich auch könnte. Und zwar wahrscheinlich auch sehr interessant wäre. Und der hat aber nur einen Workshop da gegeben. Also, wie gesagt, beide Festivals, vielleicht auch, weil ich mich da etwas besser auskenne. Aber ich sag mal so, Würzburg ist ja doch mal so von der Außenbetrachtung her doch eher stark Workshop-orientiert. Und da sind die Shows eher so ein bisschen Beiprodukt, da gibt es also keine richtige Linie für die Shows, was ja auch nicht schlimm ist. Also da spielen eben die Trainer mal oder wer auch immer. Aber auch die laden sich jetzt junge, neue Gruppen ein, die dann so ein Panel bespielen. Also wahrscheinlich mischt sich das halt auch immer mehr. Was ja auch gut ist, weil nur Workshops auch seltsam ist und auch nur Auftreten sicherlich machbar ist, aber für die Leute, die aus dem Umfeld Impro selber machen, kommen natürlich ein Lernen und Weiterlernen auch nicht uninteressant ist. Genau, sehe ich auch so. Ansonsten, was mir halt an Festivals natürlich auch gefällt, ist die Chance zu spielen, auch mal vor so einem Fachpublikum und gleichzeitig auch andere Gruppen zu sehen und sich da halt Inspirationen zu holen, die man sonst vielleicht schwerer mal so zusammen einsammeln könnte. Ja. Und deswegen finde ich natürlich auch charmant, wenn lokale Gruppen sich halt auch zeigen können und dass es aber trotzdem auch von weiter weg Gruppen gibt, die da sind. Also da so eine Mischung zu finden, finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist auch, finde ich, macht natürlich die Bandbreite dann von so einem Festival oder überhaupt von so einem Zusammentreffen mit Leuten aus, wenn sie zusammenarbeiten, aber eben auch spielen können. Also deswegen finde ich diese Entwicklung, dass sich das hier so ein bisschen mehr vermischt und nicht mehr absetzt, eigentlich sehr, sehr gut. Okay, ich denke, reicht uns eigentlich als kleinen Einstieg oder würdest du da jetzt noch mehr? Wir können ja mal an den einzelnen Festivals, die jetzt so kommen, eventuell auch noch das ein oder andere mit festmachen. Dann das würde ich auch vorschlagen. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal. Fangen wir mal an mit dem Blick in die Welt, ja? Weil der sich ja immer gut macht. Die Welt ist natürlich wie immer voller Festivals. Und du hast eins in UK gefunden, jetzt vom 8. bis zum 16.3. Das läuft also. Genau, das ist aktuell da in Bristol. Und da kommen aus ganz England Leute hin. Also es geht dann eine Woche später, da gibt's dann nochmal das Improv Fest UK in London. Aber etliche von den Londoner sind auch vorher schon in Bristol. Dementsprechend so die großbritische Szene reist da so ein bisschen jetzt in den beiden Wochen zwischen den Städten, was ja auch ganz spannend ist. Und beim Improv Fest UK in London, was vom 23. bis 29. ist, spielen dann auch hauptsächlich Londoner Gruppen. Da gibt's also jeden Tag mehrere Shows. Ich glaube, alles in einem Theater. Also das ist da wiederum ganz spannend, dass man als Teilnehmer tatsächlich auch alles sieht und es nicht so eine Überschneidung gibt. Währenddessen ja andere Festivals, wo sehr, sehr viele Orte gleichzeitig bespielt werden, natürlich auch eine gewisse Überforderung darstellen. Und ja. Ja, ich finde es halt spannend, dass in London, dass dann auch die Londoner Gruppen da halt die das Zusammenspiel sowohl haben, wie eben auch ihre Einzelshows und dass man sich da einfach mal so einen Überblick über alles, was in der Stadt gerade passiert, an Impro geben kann. Ich finde ja auch, das ist sowieso ein großer Mehrwert von Festivals und überhaupt von eben solchen Impro-Großereignissen, dass man eben genau diese Chance hat, einmal einen großen Überblick zu gewinnen, was so in kurzer Zeit, was so möglich ist und gemacht wird. Genau. Verlassen wir London oder gibt es da noch was dazu zu sagen, außer diese Infos? Nee, also wenn ihr dann dahin geht, guckt euch Glitch an. Das sind so improvisierte Puppenspieler, wo ich auch einen von kenne und das ist ganz großartig. Sehr schön. Dann gehen wir mal in deine Lieblings-Impro-Stadt nach Chicago zum Chicago Impro Festival. Das beginnt jetzt Ende des Monats, 31.3. bis 6.4. Und wird wahrscheinlich sehr Harold-lastig sein, oder? Nee, nicht zwingend. Also das Chicago Impro Festival ist eben, weil es in Chicago ist oder keine Ahnung, warum es so ist, aber es ist riesig. Riesig ist gar nicht der Ausdruck für das Ausmaß, was es da alles gibt. Und die haben 7 Tracks, glaube ich. Da ist halt zum einen Harold, aber auch Langform, Kurzform, Impro mit Puppen, Gesang in allen Varianten. Sowas, da haben die also ganze Tracks. Und die Tracks sind schon so unübersichtlich, voll mit Leuten, die da kommen. Es ist total irre. Also als teilnehmende Gruppe hat man normalerweise 2 Shows, die man spielen kann, irgendwie 20 bis 30 Minuten Slots. Und die haben die Tage von nachmittags bis abends vollgeknallt. Die haben, keine Ahnung, 8, 9 Orte, an denen gespielt wird. Also das Wort riesig ist genau das, was da passiert. Okay. Also im Frühjahr nach Chicago fahren scheint für Impro-Spieler lohnenswert. Ja, und viel Koffein mitbringen, sonst schafft man das nicht. Okay. Dann kommen wir mal zurück über den, springen wir mal zurück über den großen Teich nach Kopenhagen. Impro-Festival. Genau, das ist das erste in Kopenhagen und hat im Grunde dann auch wieder viel mit Chicago zu tun, weil da die Trainer vom I.O. kommen und eine Woche lang Workshops geben. Und ja, ich habe mit dem Stefan, der das Kopenhagener Improv-Festival organisiert, eben im letzten Jahr da in Chicago das Summer Intensive gemacht. Und ja, der war so begeistert davon, dass der da gleich so ein Festival aus dem Boden gestampft hat. Und der will das halt auch gleich in riesig machen. Also da sind jetzt, glaube ich, 100 Spieler in etwa. Als Teilnehmer spielt man dann auch Shows mit. Also es gibt auch alle, die da Workshops besuchen, dürfen auf Stages. Dann gibt es natürlich die ganzen Dänen, die da sich zeigen und da was spielen. Und dann gibt es auch noch ein paar Acts aus ganz Europa, die da irgendwie zu sehen sind. Interessant. Dann müssen wir nochmal den Link ändern, Makro. Ja. Gut. Findet ihr, wie ihr gerade auch gehört habt, alles in den Shownotes zum Nachklicken. Also ich scroll hier gerade die Liste vom Chicago Festival runter und es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Okay, kommen wir mal in den deutschsprachigen Raum und das erste Festival, was jetzt auch läuft sozusagen, ist der Goldene Föhn, aber mit PH, ja, kein Haartrockner, sondern von der Phoenixallee aus Düsseldorf. Und die machen ein kleines, feines Festival da bei sich in Düsseldorf. Genau. ja, viel mehr ist auch gar nicht zu sagen. Der Goldene Föhn ist dann der Maestro, der ist morgen. Dann genau. Gibt es nächste Woche in Zürich das Zürich Impro Festival mit eben 3 Tagen Theatersport und dem Special Feature, dass alles online zu sehen ist im Stream und dass man da auch abstimmen kann. Was eben auch eine tolle Idee ist, genau. Aber das klassisches Festival, was rein showgetrieben ist, da gibt es, glaube ich, gar keine Workshops dran im Moment. Dann kommt Köln auf uns zu. Das ist ja auch ein sehr altes oder bekanntes Festival, sagen wir es mal so. Das Kölner Impro-Festival vom 1. Juli bis zum 6.4. Mhm. Und es gibt wie immer den Impro-Stern zu ergattern als Möglichkeit, sozusagen den goldenen Impro-Stern. Und das Besondere an dem Kölner Impro-Festival ist ganz oft, dass die relativ bekannte Leute im Cast haben, die da spielen. Gibt es natürlich auch Workshops, ja. Aber ich wollte mal hier kurz reinklicken. Klick. Also Kampf der Giganten. Genau, würde ich sagen, es sind halt eher die Deutschen, die da auch die Workshops geben. Also, oder sagen wir mal deutschsprachig. Gerade in dem Jahr sind ja jetzt ja auch 2 Schweizer da, die da Workshops geben. Und ja, die spielen dann aber auch die Shows, beziehungsweise spielen ihre eigenen Formate da. Ich glaube auch, dass die Teilnehmer an den Workshops auch so eine Art Show spielen, wo dann der Beste von denen auch noch beim Goldenen Stern dann mit antreten darf oder also irgendwie so in der Art haben die da Sachen gefunden. Und ich glaube, das ist das 9. Festival. Also die sind durchaus schon länger dabei. Ja, die sind länger dabei. Also Klamotta aus Köln organisiert das. Und ja, wie gesagt, gibt, wie du richtig gesagt hast, Workshops aus dem deutschsprachigen Raum und wie gesagt auch Shows und auch ein Marathon ist hier dabei. Der geht um 22 Uhr los und endet, wenn weniger Zuschauer im Saal sind als Spieler. Genau. Also auch wieder ein Blick auf jeden Fall wert in Richtung Köln. Das nächste, was uns bevorsteht, ist das Impro im Foyer, offene Bühne im Hildesheimer Stadttheater. Das ist kein Festival, da sind wir jetzt wieder in den Einzelevents angekommen, schon mal. Genau, aber ich dachte mir, das nehmen wir mal mit rein, weil es immer schön ist, wenn es Möglichkeiten gibt, dass man einfach mal wo spielen kann. Und im Stadttheater ist es natürlich auch relativ attraktiv. Die, wie heißt sie denn mit Vornamen? Christine oder Christiane Nitschke, ich glaube Christine, organisiert das und moderierte dann auch diese offene Bühne, aber jeder kann da kommen und mitspielen. Genau, und das ist ja tief im Geist der Improvisation. Genau, und dann haben wir noch ein Festival und diesmal in Göttingen. Das bewegt sich so Ende des Monats, so 17. bis 21. April. Das Oster-Impro-Festival, da werden wahrscheinlich internationales Oster-Impro-Festival, werden Eier versteckt. Also das, da ist halt sehr viel Kontakt-Impro, Tanz-Impro, Mal-Impro. Vielleicht, also die Bilder sehen auch so ein bisschen aus wie so der esoterische Arm von irgendwie den Impro-Dingen. So ganz klar ist es nicht. Also ich glaube, es ist nicht zwingend Impro-Theater, sondern so mehr die Beiform davon. Ja, aber das ist ja an sich auch nicht schlimm. Es sollte eh mehr Beiform auch in den normalen Impro-Sachen beachtet werden. Gut, das waren die deutschsprachigen Sachen. Also eine spannende Monat, bis sozusagen 2 spannende Monate jetzt hier am Start, Köln und wo überall sozusagen. Und natürlich Berlin kommt da auch noch, genau, das machen wir jetzt in der Berlin-Sektion aber mit. Das ist natürlich nicht vergessen. Also in Berlin liegt aber das Wochenende noch vor uns. Wir haben ein bisschen noch Kleinigkeiten, die hier ein bisschen außergewöhnlich sind, anzukündigen. Beginnen wir mal mit Enno Kalisch, der jetzt gleich in 2 Shows zu hören und zu sehen sein wird. Ein lokaler Schauspieler, aber auch relativ bekannter Impro-Spieler hat bei Als wir mitgemischt, aus Bonn stammt er. Und er dreht gerade relativ viel in Berlin und ist deswegen morgen im Bühnenrausch zu sehen um 16 Uhr. Und er macht so einen Solo-Songs, Märchen und Geschichten Veranstaltung. Ich glaube sogar, Bühnenrausch ist eintrittfrei gegen Spende, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und am Sonntag ist er bei Here and Now, dem improvisierten Konzert von Stefan Zieron, in der Brotfabrik Berlin zu hören und zu sehen. Das finde ich auch interessant, so eine Mischung eigentlich von doch zwei sehr unterschiedlichen Musikern improvisierenden Musikanten, wie auch immer man das ausdrücken will. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Genau, klingt total interessant. Ja, ich habe mit Enno auch schon in Schwerin, hatten wir ihn als Gast da. Der ist ja recht umtriebig und viel gereist und sehr schön, mit ihm auf der Bühne zu stehen. Er ist auf jeden Fall lohnenswert, eine Ausgehempfehlung. Genau. Jetzt Festival, Makro. Ja, die Impro 2014 steht da. Über Namen von Impro-Festivals könnte man vielleicht auch noch mal was sagen. So clever das war, als es noch niemand kannte mit Impro 2014, ist es jetzt tatsächlich ein schwieriger Name, weil er doch sehr generisch ist und da wirst du gleich zensiert, wirst du es? Genau, da irgendjemand klingelt, ist egal. Und die Gorillas veranstalten das ja jetzt auch schon zum 13. Mal. Genau. Und das hat von der Ausrichtung ja sehr auch eine internationale Komponente. Also die laden sich da sehr bunt gemischt Leute ein. Ja, sehr, sehr, sehr spannend, wie ich finde, weil natürlich das eine große Bandbreite für uns in Berlin zeigt. Aber wir werden auf Impro News fleißig berichten. Wir werden versuchen, es wieder so abzudecken. Und wer noch nicht weiß, wo er hingehen soll, dem empfehle ich das Interview mit Christoph Jungmann, weil ich glaube, da kann man relativ viel mitbekommen und so die Highlights ein bisschen besser herausfiltern, als das aus dem Programm möglich ist, wie ich finde. Gut, dann haben wir auch jetzt Ende des Monats ein Gäste in Berlin. Und zwar Freiwild hat sich Kaktussen eingeladen und spielt mit ihnen eine Show in der Uferfabrik. Und da wird es jetzt Karten zu gewinnen geben, richtig? Auf genau. Impro News. Genau, müsst ihr einfach nur kommentieren. Gibt es dann einen Artikel zu. Ja, die Kaktussen sind ja auch unter anderem bekannt dafür, dass sie das Würzburger Impro-Festival organisieren. Und ja, da kommen Nadine Antler und wie heißt sie denn mit Vornamen Winkler, mit Nachnamen Luisa oder Luise und spielen ein Match gegen die Freiwildler. Sehr spannend. Ja, dann kommt das auch so eine Auswirkung von der Impro, dass eben die ganzen internationalen Leute da sind. Foxy Freestyle spielt dann eine Show am 4.4. mit Dad's Garage. Und das ist ja auch immer sehr sehenswert. Ja, die Foxy ist mit Gästen immer eine Empfehlung. Und Dad's Garage wird ja, oder Teile von Dad's Garage werden ja dann demnächst mit Lee White von den Crumbs unterwegs sein. Da sehen wir wahrscheinlich auch noch spannende Konstellationen. Wobei die Foxys mit den anderen beiden, die bei der Impro sind, spielen, also mit Amber Nash und John irgendwas. Also auf jeden Fall, ich habe mit Amber schon mal einen Workshop gemacht und mit ihr gespielt. Die ist der Knaller. Ja. Ja, kann man nur empfehlen. Nur empfehlen. Und dann machen wir nochmal Werbung in eigener Sache. Zweiter Berliner Impro-Marathon, 5. April. In der Brotfabrik 12 Stunden, 4, 5 Bühnen. Ein buntes Programm. Seit gestern steht die Planung. Du hast es gesehen, es ist tatsächlich für jeden was dabei, oder? Ja, das ist sehr, ich glaube, sehr breitbandig. Wir versuchen ja auch auf allen 5 Bühnen, die wir dann haben werden, oder vielleicht sogar 6, ganz verschiedenes Zeug zu machen, uns nirgends zu wiederholen, und dann schauen wir mal. Also wir können es nicht empfehlen, weil wir es selber machen, aber wir würden uns freuen, wenn ihr euch selbst vor Ort eine Meinung bildet. Okay, gut, genug der Eigenwerbung. Vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt, und ihr seht, es ist viel los im Thema Impro. Es bleibt spannend und bunt gemischt. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen einen Überblick genehmen. Und wenn euch irgendein Thema interessiert, was wir mal ansprechen sollen oder irgendwas, dann schreibt uns, kommentiert, gebt uns Feedback. Das würde uns natürlich am meisten freuen, weil es ist ein bisschen stumm um unser kleines Projekt. Aber wir waren jetzt auch ein bisschen im Winterschlaf. Ich denke mal, wir werden jetzt wieder versuchen, regelmäßiger die Impro World News zu machen. Und ja, wie immer gehören die letzten sinnvollen Worte Makro. Du darfst natürlich auch noch mal was Allgemeines sagen. Ich sage schon mal Tschüss und danke. Ja, dann sage ich, dass wir euch eine wundervolle improvisierte Woche wünschen und sage auch Bye-bye.